Schon vom Frühjahr 1940 ab standen alle Schritte des Präsidenten im Zeichen der bevorstehenden Wahl. Es galt für ihn, einerseits das amerikanische Volk dauernd im Gefühl des Schreckens, des Ausnahmezustandes, der unmittelbaren Bedrohung zu halten, das allein den Hintergrund für eine dritte Präsidentschaft abgeben konnte, andererseits aber musste Roosevelt den Eindruck erwecken, als ob er entschlossen sei, eine aktive Teilnahme der Vereinigten Staaten am Kriege zu verhindern. Schritt für Schritt war die Erziehungsarbeit des amerikanischen Volkes zum Krieg durch Regierung und Finanzkapital durchgeführt worden. Nun aber bestand große Gefahr. Roosevelt wusste genau, dass die Mehrheit, über die er noch im amerikanischen Volk verfügte, aller Voraussicht nach knapp sein, ja, dass es vielleicht auf nur einige hunderttausend Stimmen ankommen würde. Und er wusste auch genau, dass nach wie vor sich die überwältigende Mehrheit der Amerikaner trotz aller Schreckens- und Gräuelpropaganda sehr wohl darüber klar war, dass die Vereinigten Staaten nicht bedroht waren, dass sie infolgedessen jede Kriegspolitik ablehnte. Nichts lag näher, als dass endlich die systematische Kriegstreiberei des Präsidenten im Wahlkampf von einem überzeugten Manne der Friedenspartei Punkt für Punkt vorgerechnet wurde. Die Senatoren Taft und Vandenberg, die auf der republikanischen Seite zu den Präsidentschaftskandidaten zählten, gehörten, wenn auch nicht sehr ausgeprägt, zu jenem Kreis amerikanischer Politiker, der die Kriegspolitik und Kriegshetze ablehnte. Auch der New Yorker Staatsanwalt Dewey neigte eher dieser Richtung zu. Ihm fehlte allerdings auf außenpolitischem Felde jede Erfahrung. Roosevelt hatte sich durch seine aggressive Außenpolitik unzählige Angriffsflächen selbst geschaffen. Die Niederlage Frankreichs und die schmähliche Behandlung, die er der Vichy-Regierung widerfahren ließ, kamen hinzu. Schon wies die Opposition auf die Mitschuld Roosevelts an der europäischen Katastrophe immer deutlicher hin. Aus allen diesen Gründen machte daher der Präsident um die gleiche Zeit, da er auf so exaltierte Weise die gar nicht vorhandenen Bedrohungen Amerikas an die Wand malte, einen verzweifelten Versuch. Er suchte zu erreichen, dass die Wahlen überhaupt abgesagt und dass er als Notpräsident von Demokraten und Republikanern gemeinsam nominiert würde. In der zweiten Junihälfte entließ er daher plötzlich seine bisherigen Marine- und Kriegsminister und holte sich den Verleger der Chicago Daily News, Frank Knox, in das Marineamt und Stimson in das Kriegsministerium. Beide hatten in der Republikanischen Partei eine hervorragende Rolle gespielt. Knox war bei der Wahl von 1936 republikanischer Kandidat für die Vizepräsidentschaft gewesen. Seine Zeitung, an der das jüdische Bankhaus Kuhn, Loeb & Company finanziell interessiert ist, war eines der einflussreichsten republikanischen Organe. Stimsons Vergangenheit, seine Verbindung mit dem Hause Morgan und seine Neigung zu fortwährenden Interventionen in Asien und Europa haben wir ebenso wie seine enge Freundschaft mit Felix Frankfurter bereits geschildert. Roosevelt hegte die Hoffnung, dass durch diese Ernennungen die Republikanische Partei bewogen würde, sich auf ihn als Einheitskandidaten zu einigen. Kurz bevor Harry Woodring, Stimsons Vorgänger im Kriegsministerium, ausgebotet wurde, hatte er in der Öffentlichkeit erklärt, Zitat, »Es gibt eine verhältnismäßig kleine Clique von internationalen Finanzleuten, die wünschen, dass die Vereinigten Staaten den Krieg erklären und sich mit allem, was wir besitzen, einschließlich unserer Männer, in den europäischen Wirrwarr stürzen sollen.« Diese Leute lieben mich nicht, weil ich dagegen bin, dass unsere eigene Verteidigungskraft zu dem Zweck geschwächt wird, um 3000 Meilen von uns entfernt Hitler in den Arm zu fallen. Allenfalls aber werden diese Leute mich zwingen, zurückzutreten. Zitat Ende. So war es dann auch gekommen. Mit der Ausbotung Woodrings wurde einer der letzten Widerstände in der näheren Umgebung Roosevelts gegen die offene Kriegspolitik beseitigt. Dieses Zeugnis von Roosevelts Kriegsminister im Juni 1940 abgegeben, bewies jedenfalls, wie man selbst in diesen Kreisen die neue Allianz zwischen dem Präsidenten und der Hochfinanz beurteilte. Das taktische Ziel, das der Präsident mit der Ernennung von Stimson und Knox verfolgte, wurde jedoch nicht erreicht. Die Republikaner lehnten den Gedanken der Einheitskandidatur ab. Dies wurde nun der Anlass für den vielleicht ungeheuerlichsten Wahlbetrug, den die an Zwischenfällen reiche Geschichte der USA kennt. Nach dem Fehlschlag der Stimson-Knox-Ernennung brandete die Gefahr, die Außenpolitik des Präsidenten könnte in den Mittelpunkt des Wahlkampfes gestellt werden, immer bedrohlicher an das Weiße Haus heran. Mit allen Mitteln versuchte daher Roosevelt zu erreichen, dass als republikanischer Gegenkandidat ein Mann aufgestellt wurde, der sich von vornherein festlegte, dem Volke die eigentlichen Absichten des Präsidenten, den Eintritt in den Krieg, nicht zu enthüllen. Im anderen Falle war damals Roosevelts Niederlage sicher, da er sofort Millionen von Frauenstimmen verloren hätte. Fußnote: William Franklin Frank Knox, ein US-amerikanischer Republikaner und Zeitungsverleger, war während eines Großteils des Zweiten Weltkrieges von 1940 bis zu seinem Tod Marineminister der Vereinigten Staaten. Bis zum Eintritt der Vereinigten Staaten in den Ersten Weltkrieg gab er verschiedene Zeitungen heraus. Mit dem Beginn des Krieges in Europa setzte Knox sich für einen Kriegseintritt der USA auf Seiten der Entente ein. Nach 1918 arbeitete er für das Zeitungsimperium William Randolph Hearst's. 1927 leitete er als Generalvertreter alle 27 Tageszeitungen des Konzerns. 1930 verließ er den Hearst-Konzern und erwarb Anteile der The Chicago Daily News, deren Herausgeber und Verleger er wurde und bis zu seinem Tode blieb. Auch als Herausgeber dieser Zeitung war er ein Befürworter des von Franklin Delano Roosevelt forcierten Kriegseintrittes. Ende der Fußnote. Hier nun trat die neue Allianz mit Wall Street zum ersten Mal auch innerpolitisch in Erscheinung. Thomas Lamont, Morgan, und der Jude Frank Altschul, Lazar Freas, fuhren heimlich nach Philadelphia zum republikanischen Parteikonvent und leiteten ungesehen von einem verborgenen Hotelzimmer aus den Kampf um die Ernennung des republikanischen Präsidentschaftskandidaten. Ihr Mann aber hieß Wendell Willkie, der Präsident der mächtigen Elektrizitätsgesellschaft Commonwealth and Southern. Die von dem Hause Morgan finanziell abhängige große Zeitschrift Fortune hatte im Frühjahr für den im weiteren Publikum bis dahin völlig unbekannten Willkie zum ersten Mal die Trommel gerührt. Noch bei Beginn des Parteikonvents in Philadelphia schien er kaum irgendwelche Chancen zu besitzen. Für ihn sprach lediglich, dass er aus dem Mittelwesten stammte und sich aus verhältnismäßig kleinen Anfängen emporgearbeitet hatte. Gegen ihn aber fiel stark ins Gewicht, dass er nicht nur selbst vielfacher Millionär ist, sondern dass er als Mitglied des Aufsichtsrates der First National Bank, die von der Morgan Bank kontrolliert wird, zum engeren Umkreis von Wall Street Nummer 23 gehörte. Dazu kam, dass er ursprünglich der Demokratischen Partei angehörte und dass er erst nach 1936 zu den Republikanern hinübergewechselt war. Wir haben ihn bereits als den heftigsten Gegner des TVA kennengelernt und jenes überaus seltsame Geschäft erwähnt, mit dem 1938 der Kampf zwischen Privatkapital und TVA durch Willkie entschieden worden ist. Fußnote: Die Tennessee Valley Authority, TVA, ist ein US-amerikanisches Staatsunternehmen, das am 18. Mai 1933 in der Regierungszeit des Präsidenten Franklin D. Roosevelt im Rahmen seines New Deal-Programmes gegründet wurde. Ende der Fußnote. Dass Thomas Lamont es war, der seine Nominierung in Philadelphia schließlich durchsetzte, steht ohne Zweifel fest. Die Verbindungen waren vielgestaltig. Nach der Wahl stellte sich zum Beispiel heraus, dass Stimson, der von Beruf Rechtsanwalt ist, durch die ihm gehörende Rechtsanwaltsfirma Putnam & Roberts ständig durch riesige Finanztransaktionen mit Willkies Gesellschaft Commonwealth and Southern verbunden war. Robert McCormick, der Besitzer der mächtigen Chicago Tribune, die Wilkies Kandidatur uneingeschränkt unterstützt hatte, schrieb unmittelbar nach der Wahl, Zitat, Wilkie mag nicht imstande oder vielleicht auch nicht willens sein, seine durch und durch ehrlose Rolle zu erklären, die er während des Wahlkampfes gespielt hat. Das Land hat indes ein Recht darauf, hierüber etwas zu erfahren. Wer organisierte das Netzwerk der Konspiration während des Konvents in Philadelphia? Es war ein unglaublicher Betrug. Zitat Ende. Und Philip La Follette sprach von einem, Zitat, von vornherein verabredeten Kampf, in dem der Präsident und Wilkie beide ihre Friedensliebe ausdrückten, während sie in Wirklichkeit gemeinsam auf der Straße gehen wollten, die zum Krieg führt, wenn einmal die Wahl vorbei sein würde. Zitat Ende. So ereignete sich denn das seltsame Schauspiel eines Wahlkampfes, in dem Roosevelts Gegner dasjenige Gebiet sorgfältig aussparte, auf dem allein er einen entscheidenden Erfolg hätte erringen können, nämlich die Außenpolitik. Die Hochfinanz hinter dem William Allen White Committee hatte dies mit Aufbietung aller ihrer zur Verfügung stehenden Macht- und Geldmittel erreicht, während Roosevelt dafür die bindende Zusage gegeben hatte, dass er künftig Angriffe aus seinen eigenen Reihen gegen Wall Street nicht mehr zulassen werde. Tatsächlich sind sie von diesem Zeitpunkt ab auch vollständig unterblieben. Millionen von Stimmen, die Wilkie bei der Wahl erhielt, wurden ihm gegeben, weil die Wähler damit ihren Protest gegen die Außenpolitik Roosevelts ausdrücken wollten. Sie ahnten nicht, dass sie schon vor dem Wahltag in jedem Falle betrogen waren. Die Rolle, die Wilkie dann nach dem November 1940 spielen sollte, seine Reise als Agent des Präsidenten nach London und die führende Stellung, die er alsbald im Kreise der Kriegspartei einnahm, zeugten im Übrigen dafür, dass die Konspiration zwischen Roosevelt und der Hochfinanz bis in alle Einzelheiten vorbereitet gewesen ist. Der Ausgang des Wahlkampfs ergab eine ziemlich geringe Mehrheit für Roosevelt. Der Präsident erhielt 27,2 Millionen, Wilkie 22,3 Millionen Stimmen. Der Wahlkampf war aber auch in anderer Hinsicht ein Betrug von ungewöhnlichem Ausmaß. In den letzten Tagen vor der Wahl trat der Präsident mit einer Reihe von Reden vor das Volk, die alle darin gipfelten, dass er für Amerika den Frieden erhalten wolle. Diese Äußerungen sind so wichtig, dass wir sie hier im Wortlaut anführen wollen. Roosevelt erklärte am 30. Oktober 1940 in Boston, Zitat, »Wir bewaffnen uns nicht zu dem Zweck eines Kampfes oder einer Intervention in einem fremden Streit. Ich wiederhole nochmals, wir stehen zu dem Programm unserer Partei. Wir werden uns nicht an fremden Kriegen beteiligen, noch werden wir unsere Armee oder unsere Marine zum Kampfe in fremde Länder außerhalb Amerikas senden, es sei denn im Falle eines Angriffs. Da ich zu euch Vätern und Müttern rede, gebe ich nochmals diese Versicherung. Ich habe dies schon öfters gesagt, aber ich wiederhole. Unsere Jungens werden nicht in einen fremden Krieg geschickt werden. Zitat Ende. Genau 6 Monate später drang Roosevelt indes nach Grönland vor und ein Dreivierteljahr später wurde Island, das doch zweifellos zu den fremden Ländern außerhalb Amerikas gehört, von diesen selben amerikanischen Jungens auf Befehl des Präsidenten besetzt. Am 28. Oktober 1940 erklärte Roosevelt in New York, Zitat, »Die Regierung hat es unternommen, alle die Zufälle auszuschalten, die in der Vergangenheit zum Krieg geführt haben. Wir haben es klar gesagt, dass Schiffe unter amerikanischer Flagge nicht Munition in kriegführende Länder bringen können und dass sie sich außerhalb der Kriegszone halten müssen.« Zitat Ende. Schon im April 1941, zu dem Zeitpunkt also, an dem Libyen von General Rommel bereits wieder erobert wurde, erließ Roosevelt eine Verordnung, dass das Rote Meer nicht zur Kriegszone rechne und dass infolgedessen dorthin amerikanische Transportschiffe mit Kriegsmaterial fahren dürfen. Das Rote Meer befand sich aber zu dieser Zeit ständig unter der Einwirkung der deutschen Luftwaffe. Und im Sommer und Herbst 1941 gab Roosevelt den Befehl, dass amerikanische Schiffe unmittelbar in die Kriegszone um England fahren sollten. Dies also war der Sinn der Versprechungen des Präsidenten vor der Wahl, die am 3. November 1940 in einer Rede in Brooklyn mit folgendem Satze abgeschlossen wurde. Zitat: Ich kämpfe, um dieser Nation den Wohlstand und den Frieden zu erhalten. Ich kämpfe, um unser Volk aus dem Kriege herauszuhalten und um fremde Regierungsauffassungen den USA fernzuhalten. Zitat Ende. Längst vor der Wahl schon war in Amerika selbst immer wieder darauf hingewiesen worden, dass Wilson 1916 seinen Wahlkampf ebenfalls mit dem Versprechen der Erhaltung des Friedens geführt hatte. Längst vordem war es allen Einsichtigen klar, dass der Präsident nun offen dem Krieg zustrebte. Der gewaltige Propagandaapparat, mit dem Regierung und Hochfinanz während der Wahlmonate das ganze Land erfüllten, und der Wahlbetrug, der bei der Aufstellung Wendell Willkies von vornherein in Szene gesetzt worden war, hatten indes genügt, um das amerikanische Volk völlig mit Blindheit zu schlagen. Was hätte es im Übrigen auch tun sollen, nachdem der eine Kandidat ebenso wie der andere im geheimen Einverständnis miteinander von Frieden sprach und Krieg meinte? Das Volk hatte in Wirklichkeit gar keine Wahl. Diesmal aber sollte sich die Fiktion der Demokratie nicht nur verhältnismäßig harmlos dadurch rächen, dass irgendeine Partei an der Futterkrippe blieb. Diesmal ging es um grausamere und furchtbarere Dinge. Als das amerikanische Volk im November 1940 zur Wahlurne schritt und damit glaubte, entsprechend der demokratischen Überlieferung sein Schicksal selbst zu gestalten, war es das willenlose Werkzeug jener unsichtbaren kleinen Gruppe im Hintergrunde, die den Wahlkampf und in gewissem Sinne auch den Wahlausgang längst vorher festgelegt hatte. Im 8. Abschnitt des 1. Artikels der Verfassung der Vereinigten Staaten ist vorgesehen, dass der Kongress allein das Recht besitzt, Krieg zu erklären. Im 2. Abschnitt des Artikels 2 wird dem Präsidenten indes die Befugnis des Oberbefehls über die Armee und die Flotte der Vereinigten Staaten zuerkannt. Der Präsident kann also selbst den Kriegszustand nicht erklären. Er kann aber als Oberbefehlshaber der Wehrmacht, wenn er will, eine Lage schaffen, die den Krieg unvermeidlich macht. Dies geschah im April 1846. Seit Jahren bestanden zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko Streitigkeiten um die Grenze von Texas und Neumexiko. Der Kongress wollte keinen Krieg, Präsident Polk aber wollte ihn. Er entsandte infolgedessen den General Taylor mit einer Armee an die mexikanische Grenze und ließ gegenüber der mexikanischen Stadt Matamoros Schießübungen abhalten und eine Blockade einrichten, durch die die mexikanischen Truppen jenseits des Rio Grande von der Nahrungsmittelzufuhr abgesperrt wurden. Die Mexikaner versuchten alles, um den bewaffneten Konflikt zu vermeiden. Schließlich aber gingen sie mit einer kleinen Abteilung gegen die ungerechtfertigte Blockade der nordamerikanischen Armee vor. Polk erklärte hierauf in einer Botschaft an den Kongress, Zitat: Der Krieg ist ungeachtet unserer Anstrengungen, ihn zu vermeiden, durch einen Angriffsakt von Mexiko ausgebrochen. Zitat Ende. Dem Kongress blieb nichts anderes übrig, als sich der von Polk geschaffenen Lage zu beugen und auch formell den Krieg zu erklären. Bei der Abstimmung erhob sich zwar ein Abgeordneter aus dem Mittelwesten und erklärte, dieser Krieg sei, Zitat, unheilig, ungerechtfertigt und verdammungswürdig, Zitat Ende, aber dies half nichts mehr. Durch seine Befugnisse als Oberbefehlshaber der Wehrmacht hatte der Präsident gegen den Willen fast des gesamten Landes den Ausbruch des Krieges erzwungen. Man braucht nur statt Polk Franklin Roosevelt einzusetzen und man hat das Bild, das sich ab Mai 1940 entrollte. Bis dahin war der Präsident nur daran interessiert gewesen, dass andere Länder Krieg führten und er infolgedessen den Notstand erklären könnte. Von nun ab wollte er sich selbst unter allen Umständen an diesem Krieg beteiligen. Er glich nun einem Mann, der gegen alle Widerstände ein schweres Fass auf den Kamm eines Hügels in der sicheren Hoffnung hinaufwälzt, dass es, oben angelangt, auf der anderen Seite von selbst herabrollen werde. Die Methoden, mit denen Roosevelt die Vereinigten Staaten Schritt für Schritt überlegt und planmäßig in den Krieg hineintreibt, der die amerikanischen Interessen nicht berührt und an dem sich das amerikanische Volk nicht beteiligen wollte, zeugen gewiss von taktischem Geschick. Dies ist allerdings für die schlechteste Sache angewandt worden, die es in der Welt gibt. Für die minutiöse Vorbereitung eines unprovozierten Angriffskrieges. Eine Übersicht der Etappen, in denen Roosevelt seinen vorgefassten Plan abrollen ließ, ergibt von Mai 1940 bis Ende 1941 folgende Phasen. 1. Die machtmäßigen Grundlagen für eine aggressive Außenpolitik waren im Frühjahr 1940 noch nicht vorhanden. Roosevelt setzte infolgedessen gegen alle Widerstände die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht durch, obwohl die Opposition mit Recht hervorhob, dass eine große amerikanische Armee überhaupt nur einen Sinn haben könne, wenn sie als Expeditionsarmee gedacht sei. Während in allen anderen Ländern der Welt die allgemeine Wehrpflicht in der Tat eine Verteidigungsmaßnahme ist, konnte sie angesichts der Unangreifbarkeit der USA nur als Vorbereitung zum Angriff aufgefasst werden. Das Gesetz wurde vom Präsidenten nach dreimonatigem Kampf mit dem Kongress am 16. September 1940 unterzeichnet. Gleichzeitig war auch die Flottenrüstung, deren Ursprünge bereits in das Jahr 1938 reichen, in einem aggressiven Sinne erweitert worden. Der Beschluss, eine Zwei-Ozean-Flotte bis 1946-47 zu erbauen, umfasste vor allem den Bau schwerer Schlachtschiffe, die nur in einer ausgesprochenen Angriffsflotte sinngemäße Verwendung finden können. 2. Am 2. September 1940 wurden durch einen Notenwechsel zwischen dem britischen Botschafter Lord Lothian und Staatssekretär Hull 50 ältere Zerstörer an England abgetreten. Dafür erklärte sich Großbritannien bereit, den Vereinigten Staaten auf 99 Jahre militärische Stützpunkte auf Neufundland, den Bermuda-Inseln, den Bahama-Inseln, Jamaika, St. Lucia, Trinidad, Antigua und British-Guayana umsonst und ohne Vorbehalt zu verpachten. Die Übertragung der Zerstörer bedeutete den ersten offenen Bruch des geltenden Völkerrechts, nachdem die Übertragung von Kriegsmaterial aus dem Besitz der Wehrmacht eines neutralen Landes an ein kriegführendes Land als unneutraler Akt gilt. 3. Am 10. Januar 1941 wurde durch die amerikanische Regierung im Kongress das Leih- und Pachtgesetz eingebracht, aufgrund dessen sich künftig die Englandhilfe entwickeln sollte. Das Gesetz forderte Vollmachten für den Präsidenten, Zitat, jedes für die USA wichtige Rüstungsmaterial herstellen zu lassen, es an die Regierungen, die für die Verteidigung der USA wichtig sind, zu verkaufen, zu übertragen, auszutauschen, zu verleihen, zu verpachten oder irgendwie abzutreten. Jedes Rüstungsmaterial zu reparieren oder instand zu setzen, den in Frage kommenden Regierungen Informationen über Rüstungsmaterial zu geben und die Ausfuhr solchen Rüstungsmaterials freizustellen. Zitat Ende. Das Leih- und Pachtgesetz widersprach ebenso wie vorher die Übertragung der Zerstörer der Haager Friedenskonvention der alleinigen Grundlage des geltenden Völkerrechts. Einer der hervorragendsten Völkerrechtler der Vereinigten Staaten, H.W. Briggs, der Mitherausgeber des American Journal of International Law, hatte im Oktoberheft 1940 dieser Zeitschrift geschrieben, Zitat, die Zerstörer sind nun übertragen, aber niemand möge sagen, dass das rechtmäßig geschehen sei. Die Auslieferung dieser Schiffe durch die Regierung der Vereinigten Staaten an eine kriegführende Macht ist eine Verletzung unserer Neutralität, eine Verletzung unseres nationalen Rechts und eine Verletzung des Völkerrechts. Zitat Ende. Diese Worte gelten sinngemäß erst recht für das Leih- und Pachtgesetz. Die Cash-Klausel, durch die bis dahin fremde Regierungen gezwungen waren, Rüstungslieferungen in bar zu bezahlen, wurde nun außer Kraft gesetzt. Von der Kriegspartei wurde nach der Unterzeichnung des Gesetzes, sie erfolgte am 11. März 1941, triumphierend erklärt, Die Vereinigten Staaten seien nun das Kriegsarsenal Englands. Sie bezeichnete das Leih- und Pachtgesetz als den Wendepunkt der amerikanischen Außenpolitik von der Isolierung zum offenen Interventionismus. Gleichzeitig hatte der Präsident diktatorische Vollmachten erhalten und damit den Senat, bisher das wichtigste Regierungsinstrument der USA, in jene Lage versetzt, die an die Rolle des Senats der spätrömischen Zeit erinnert. Der Opposition gelang es lediglich, durchzusetzen, dass ausdrücklich in dem Gesetz festgestellt wurde, dass wie zuvor die amerikanische Marine nicht zum Konvoi für amerikanische Handelsfahrzeuge berechtigt sei und dass die Handelsschiffe entsprechend dem Neutralitätsgesetz nicht in die Kriegszone fahren dürften. Dies aber störte Roosevelt in keiner Weise. Nachdem ihm die Durchbruchsschlacht gegen die Friedensmehrheit im amerikanischen Volke mit dem Leih- und Pachtgesetz gelungen war, kam es für ihn lediglich darauf an, seine Vollmachten als oberster Befehlshaber gegen den erklärten Volkswillen auszunutzen. 4. Im März und April 1941 wiederholten Roosevelt und Hull das zynische Spiel der Aufhetzung eines europäischen Staates, das sie bereits einmal mit Frankreich mit Erfolg durchgeführt hatten. Auf das Betreiben Roosevelts hin schloss sich Jugoslawien einer der Achse feindlichen Konstellation an, was zu seinem Untergang führen musste. 5. Im April 1941 beginnt dann die neue Phase, in der der Präsident Maßnahmen trifft, die geeignet sind, Zwischenfälle und Zusammenstöße hervorzurufen und die nur dem einen Zweck dienen, Vorwände zu schaffen, um die Vereinigten Staaten nun aktiv nach dem Muster des Präsidenten Polk in den Krieg zu verwickeln. Dieses frivole Spiel beginnt am 7. April mit einer Note Hulls an den dänischen Gesandten in Washington von Kaufmann, in der die Einrichtung von militärischen Stützpunkten der USA auf Grönland gefordert wird, da dieses innerhalb der westlichen Hemisphäre liege. Kaufmann stimmt dem ohne Rechtsgrundlage am 9. April zu, obwohl die dänische Regierung sofort erklärte, dass sie das Abkommen als ungültig und rechtswidrig ansehe. Am 11. April erklärte Roosevelt, das Rote Meer gelte nicht mehr als Kriegszone und könne von Schiffen der Vereinigten Staaten befahren werden, obwohl das Rote Meer beständig im Bereich deutscher Flugzeuge liegt. Hier wird also zum ersten Mal räumlich, eigens zu dem Zweck, um Zwischenfälle zu schaffen, in die Kriegszone vorgestoßen. Am 24. April wird in Washington offiziell mitgeteilt, dass die Patrouillenfahrten der amerikanischen Kriegsschiffe und die Flüge der amerikanischen Luftwaffe über die 300-Meilen-Zone im Atlantik auf mindestens 1000 Meilen nach Osten ausgedehnt werden. Es wird hierbei kein Zweifel gelassen, dass diese Patrouillenfahrten dazu dienen, etwaige deutsche Kriegsschiffe, die von der amerikanischen Marine und Luftwaffe in diesem Gebiet angetroffen werden, der englischen Flotte zu signalisieren. Während der Kongress zu diesem Zeitpunkt ein offenes Bündnis mit England aller Voraussicht nach immer abgelehnt hätte, benutzt der Präsident seine Vollmachten als oberster Befehlshaber, um das militärische Zusammenwirken der amerikanischen Wehrmacht mit der britischen von sich aus in Gang zu setzen. Die Ausdehnung dieser sogenannten Patrouillentätigkeit ist völkerrechtlich bereits nicht mehr nur ein unneutraler Akt, sondern der unverschleierte Auftakt eines offenen Angriffs. 6. Am 4. Mai 1941 erklärt Roosevelt, Zitat, die USA seien bereit, für die Erhaltung der Demokratie in der ganzen Welt zu kämpfen, Zitat Ende. Am 27. Mai proklamierte er den unbegrenzten nationalen Notstand und erklärt, Zitat, die Vereinigten Staaten würden sich jedem deutschen Versuch, die Meere zu beherrschen, widersetzen und Großbritannien jede nur mögliche Hilfe gewähren. Zitat Ende. Am 28. Mai weist Roosevelt ausdrücklich darauf hin, dass er den Patrouillendienst in die Gebiete ausgedehnt habe, in denen Deutschland Handelskrieg führe. Entsprechend seiner Taktik Schritt für Schritt erklärt er aber, es sei nicht beabsichtigt, die Neutralitätsgesetzgebung abzuschaffen. Am 29. Mai schließlich wird endgültig ein Gesetz angenommen, durch das praktisch die Schiffe sämtlicher europäischer Staaten in nordamerikanischen Häfen beschlagnahmt werden. Erst ab Ende Mai kommt also Roosevelt offiziell auf das Schlagwort der Freiheit der Meere zurück. Die Neutralitätsgesetzgebung des Kongresses war gerade zu dem Zwecke erlassen, um die im Weltkrieg aus dem Begriff der Freiheit der Meere entstandenen Schwierigkeiten endgültig auszuschalten und von vornherein eine Verwicklung der amerikanischen Handels- und Kriegsschifffahrt in einen Konflikt auf dem Atlantik durch entsprechend scharfe Bestimmungen unmöglich zu machen. Dieser erklärte Wille des Volkes wird nun durch Roosevelt eigenmächtig außer Kraft gesetzt. 7. Am 5. Juni erklärt Hull, die deutsch-französische Zusammenarbeit liefe den Interessen der Vereinigten Staaten zuwider und am 8. Juni die französische Insel Martinique und Guadeloupe ständen unter Kontrolle der Vereinigten Staaten. Dies entspricht den bereits in Roosevelts Rede vom 27. Mai ausgesprochenen Drohungen gegen Portugal. Der Präsident hatte unzweideutig seine Absicht eines Angriffs auf die Azoren angekündigt, was zu einem scharfen Protest der portugiesischen Regierung in Washington geführt hatte. Am 14. und 15. Juni 1941 werden, nachdem die Guthaben aller anderen europäischen Staaten bereits eingefroren sind, auch die deutschen und italienischen Guthaben in den Vereinigten Staaten beschlagnahmt und das Deutsche Reich aufgefordert, seine Konsulate sowie die Deutsche Informationsbibliothek in New York bis zum 10. Juli zu schließen. Hierfür wird keinerlei zureichende Begründung gegeben. Deutschland und Italien treffen die entsprechenden Gegenmaßnahmen. Bereits am 30. Juni erklärt dann Marineminister Knox, Zitat, die USA müssten ihre Flotte einsetzen, die Stunde des Losschlagens sei gekommen, Zitat Ende. Trotz aller dieser sich vom unneutralen und unfreundlichen Akt zu offenen Angriffshandlungen steigernden Maßnahmen der USA bewahren indes Deutschland und Italien ihre friedliche Haltung und geben deutlich zu erkennen, dass sie dem Plan des Präsidenten, der die Achsenmächte systematisch zu provozieren versucht, nicht in die Hände arbeiten werden. 8. Infolgedessen geht Roosevelt am 7. Juli 1941 wieder einen Schritt weiter und lässt Island durch USA-Truppen besetzen. Die Insel liegt inmitten der offiziell bekanntgegebenen deutschen Seekriegszone und ist nur 965 Kilometer von den deutschen Stützpunkten in Norwegen entfernt. Roosevelt weist gleichzeitig die Flotte an, Zitat, alles Notwendige zu tun, um die Sicherheit des Verbindungsweges zwischen Island und USA zu garantieren. Zitat Ende. Mit anderen Worten, Roosevelt gibt den Befehl an die amerikanische Flotte, auf deutsche Kriegsschiffe, die in den Gewässern von Island angetroffen werden, zu schießen. Entsprechend der Verschleierungstaktik gegenüber dem amerikanischen Volk wird dies allerdings nicht ausdrücklich, sondern nur indirekt mitgeteilt. Kurz darauf wird bekannt, dass auf Island ebenso wie bereits in Nordirland große amerikanische Flugstützpunkte eingerichtet werden, von denen ununterbrochen Aufklärungsflüge gestartet werden sollen. 9. Am 18. Juli 1941 gibt die USA-Regierung eine schwarze Liste von 1800 Personen und Handelshäusern Südamerikas heraus, die mit den Achsenmächten Handel betreiben, und verfügt den Boykott gegen sie und die Einfrierung ihrer Guthaben in USA. Gleichzeitig wird gegen Japan der vollkommene Boykott erklärt und der japanisch-amerikanische Handel praktisch unterbunden, da jeder einzelne Kauf von der Erteilung einer Lizenz abhängig gemacht wird. 10. Im August 1941 findet das Atlantiktreffen zwischen Churchill und Roosevelt statt, durch das die Vereinigten Staaten endgültig auf ein Bündnis mit England festgelegt werden. 11. Als im September 1941 trotz aller im Atlantik und im Roten Meer sorgfältig vorbereiteten Maßnahmen noch immer kein Zwischenfall zwischen der amerikanischen und deutschen Marine eingetreten ist, wird am 5. September ein solcher Zwischenfall mit dem amerikanischen Zerstörer Greer und einem deutschen U-Boot künstlich konstruiert. Am 11. September teilt Roosevelt daraufhin mit, dass er nun an die amerikanische Flotte, Zitat, innerhalb einer amerikanischen Sicherheitszone Befehl zum Schießen auf deutsche Kriegsschiffe gegeben habe. Zitat Ende. Am darauffolgenden Tag lehnt Hull eine nähere Erklärung über den Umfang dieser sogenannten Sicherheitszone schon mit der Absicht ab, Verwicklungen unter allen Umständen eintreten zu lassen. Die amerikanische Presse erklärt, diese Sicherheitszone reiche bis nach Irland und England einerseits, bis nach Suez und Burma andererseits. Unmittelbar darauf erklären Roosevelt, Hull und Knox, das Neutralitätsgesetz müsse aufgehoben werden. 12. Mitte Oktober ereignet sich ein weiterer Zwischenfall mit dem USA-Zerstörer Kearney im Atlantik. Obwohl der Bericht der amerikanischen Admiralität zugibt, dass dieser Zerstörer zuerst mit Wasserbomben gemeinsam mit britischen Streitkräften Jagd auf ein deutsches U-Boot gemacht habe und dann hierbei torpediert wurde, hält Roosevelt in einer Rede am 28. Oktober an der falschen Behauptung fest, Kearney sei angegriffen worden. In der gleichen Rede behauptet er, er sei im Besitz einer amtlichen deutschen Karte, in der eine Neuaufteilung Südamerikas nach deutschen Wünschen eingetragen sei. Auf Befragen weigert er sich jedoch am darauffolgenden Tage, diese Karte vorzuzeigen. Die Reichsregierung antwortet hierauf mit einer Zirkularnote an alle neutralen Regierungen, in der festgestellt wird, dass es sich bei dieser angeblichen Südamerika-Karte um eine Fälschung handelte. Roosevelt ist nicht in der Lage, das Gegenteil zu beweisen. 13. Am 10. Oktober bringt der Präsident im Kongress ein Abänderungsgesetz ein, durch das das Neutralitätsgesetz praktisch aufgehoben werden soll. Die Klauseln, die die Bewaffnung amerikanischer Handelsschiffe und das Befahren der Kriegszone verbieten, sollen gestrichen werden. Dieser Abänderungsvorschlag wird vom Senat mit 50 gegen 37 Stimmen, vom Repräsentantenhaus mit 212 gegen 194 Stimmen, also nur mit 18 Stimmen Mehrheit, angenommen und von Roosevelt am 17. November 1941 unterzeichnet. Damit sind die letzten Hemmungen, die das Neutralitätsgesetz bis dahin noch der Kriegspolitik des Präsidenten entgegensetzte, gefallen. Zitat: Die Verabschiedung der Revision des Neutralitätsgesetzes war überhaupt nur durch nie dagewesene Gewaltmethoden der Regierung gegen einzelne Abgeordnete möglich. Zitat Ende. New York Journal American, 15. November 1941. Der demokratische Senator Tidings erklärte im Plenum des Senats, dieser Akt sei dazu angetan, die Vereinigten Staaten unter allen Umständen in den Krieg zu führen. Er erklärte gleichzeitig, die Geheimberichte der Bundesmarine über die Fälle Greer und Kearney hätten erwiesen, Zitat, dass die Vereinigten Staaten, ganz gleich ob mit Recht oder mit Unrecht, in diesen Fällen die Angreifer gewesen seien. Zitat Ende. 14. Ende November 1941 gibt das State Department bekannt, Niederländisch-Guyana sei von nordamerikanischen Truppeneinheiten nach einer Vereinbarung mit der niederländischen Regierung in London besetzt worden. Selbstverständlich hatte man die in England im Exil lebenden holländischen Minister dazu gezwungen, ihre Zustimmung zu geben. Holländisch-Guyana besitzt reiche Bauxitlager, die Roosevelt durch die Besetzung an sich bringen wollte. 15. Bei den Verhandlungen mit Japan lehnen Roosevelt und Hull Anfang Dezember 1941 die Möglichkeit eines gütlichen Übereinkommens endgültig ab. Sie stellen Japan ein Ultimatum, dass es mit den Achsenmächten brechen und sich aus Indochina und China zurückziehen solle. Damit wird der Krieg im fernen Osten heraufbeschworen. Der Krieg bricht am 8. Dezember morgens aus. Am 11. Dezember schließen sich das Deutsche Reich und Italien unter Hinweis auf die lange Kette zahlloser Provokationen und Angriffsakte der USA Japan an und erklären den Kriegszustand mit den Vereinigten Staaten. Diese nüchterne Zusammenstellung enthält nur die wichtigsten Etappen der Aggressionspolitik Schritt für Schritt, mit der Roosevelt und seine Gefolgsleute zwischen Mai 1940 und Dezember 1941 die Vereinigten Staaten planmäßig in den Krieg führten. Dutzende von Reden, Erklärungen, kriegsmäßigen Vorbereitungen und Handlungen wären in diese Übersicht einzufügen, wenn sie auch nur annähernd vollständig sein sollte. Schon in dieser gedrängten Form zeigt sich indes, wie der Präsident in einer fortlaufenden Kette von Wortbrüchen, Verleumdungen und offensichtlichen Angriffshandlungen das Volk der USA Meter um Meter näher an den Abgrund heranzerrt, bis schließlich die Lawine allein in den Schlund hinunterrollen wird. Keine einzige dieser Reden und Handlungen konnte auch nur den Schatten eines Beweises erbringen, dass von Europa oder Asien aus irgendeine Angriffshandlung, ja auch nur eine Einwirkung auf die Vereinigten Staaten oder auf den mittel- und südamerikanischen Kontinent geplant, geschweige denn vorbereitet gewesen wäre. Für keinen einzigen dieser unneutralen Akte und keine der späteren Angriffshandlungen konnte eine nur irgend zureiche Begründung gegeben werden. Gleichzeitig war das amerikanische Volk, wie wir aufgrund der Gallup-Abstimmungen schon bewiesen, diesem von Roosevelt provozierten Angriffskrieg in seiner überwältigenden Mehrheit abgeneigt. Es stellt sich indes heraus, dass in diesem amerikanischen System der Demokratie der Wille des Volkes keine Rolle spielt, ja, dass es insbesondere nach dem Wahlbetrug des Jahres 1940 nicht einmal die Möglichkeit hatte, seinen Willen zu äußern. Diese Übersicht gibt also gleichzeitig den erdrückenden Beweis, dass in den Vereinigten Staaten Demokratie in Wirklichkeit gar nicht mehr besteht. Die herrschende Schicht ist vielmehr in der Lage, unter vollständiger Missachtung des Volkswillens einen Angriffskrieg entsprechend ihren eigenen Wünschen auf Machterweiterung und Kriegsgewinne vom Zaun zu brechen. Lange noch wurde das amerikanische Volk durch sich immer wiederholende Versprechen, typisch hierfür ist zum Beispiel die noch im Mai 1941 gegebene Zusicherung, das Neutralitätsgesetz solle unberührt bleiben, die dann im September widerrufen wurde, in der Illusion gehalten, es handle sich noch immer um Maßnahmen short of war, durch die Amerika dennoch nicht in den Krieg aktiv hineingezogen und die Entsendung der amerikanischen Jungs als Soldaten keineswegs nötig würde. Es gehörte zu diesem System, diese Illusion dem Volke auch dann noch zu lassen, als in Wirklichkeit die Angriffshandlungen den Weg zum Krieg bereits unvermeidlich gemacht hatten. Die Außen- und Kriegspolitik, die hier getrieben wurde, vollzog sich auf dem Hintergrund eines fortdauernden Betruges nach innen. Erst im letzten Moment, so beabsichtigte man, sollte der Schleier fallen gelassen werden. Das amerikanische Volk, auf die Nachrichtengebung seiner Presse und seines Rundfunks angewiesen, war sich denn auch noch im Frühjahr und Sommer 1941 keineswegs, so erstaunlich dies ist, über die einzig mögliche Konsequenz klar, zu der die Politik des Präsidenten führen musste. Charles Lindbergh, der Bezwinger des Ozeans, erhob vergeblich seine warnende Stimme. Vom Präsidenten mit einem Schmähwort aus dem Bürgerkrieg als Copperhead, als gefährliche Giftschlange, verleumdet und beschimpft, erging es ihm und allen aufrechten Amerikanern, die sich auf dem Weg zum Krieg entgegenzustellen wagten, so wie dies Mark Twain in seinem mysteriösen Fremden um die Jahrhundertwende prophetisch vorausgeahnt hatte. Zitat: Einige anständige Männer werden mit Argumenten in Wort und Schrift gegen den Krieg opponieren. Erst wird man ihnen zuhören und ihnen sogar Beifall spenden, aber dies wird nicht lange dauern. Die anderen werden lauter schreien und bald werden die Redner mit Steinen beworfen und das freie Wort wird unterdrückt werden, und zwar mit Hilfe der Massen, die im Herzen dem Redner Recht geben. Aber sie werden nicht wagen, das öffentlich zu sagen, und dann nimmt die ganze Nation den Kriegsruf, der vom Katheder und von der Kanzel erschallt, auf, und die gegen den Krieg reden, müssen schweigen. Zitat Ende. Im Herbst 1941 war es soweit. Ende des Langzitats aus Giselher Wirsing, Der maßlose Kontinent, Roosevelts Kampf um die Weltherrschaft, Eugen Diederichs Verlag, Jena 1941, 5. Auflage, Seiten 109 und 146 fortfolgend.